Ach, ich sehne mich nach dir. Komm auf keinen Fall zurück, mein Schierlingsbecher, Zuckerstück. Ohne dich ist es zu kalt, mit dir friere ich noch mehr. Ich bin voll, kommen leer. Los, fass mich an, streiche mich und schlag fest zu. Ich bin nichts, nur dein Filou. Sei mein Licht, sei mein Mond, bleib bei mir, ach, geh doch weg. Du bist alles, du bist Dreck. Wenn ich deinen Lügen glaub, weil meine nicht viel besser sind. Ich sehe alles, ich bin blind. Wir drehen uns im rechten Eck. Du stößt mich ab, ich zieh dich an. Wir stecken fest, es geht voran. Grün, rot, lass mich los, fass mich an, streiche mich und schlag fest zu. Ich bin nichts, nur dein Filou. Sei mein Licht, sei mein Mond, bleib bei mir, ach, geh doch weg. Du bist alles, du bist Dreck. Ich liebe dich, ich hasse dich. Ich fürchte dich und fürchte mich. Und ich bedanke mich für nichts. Und nichts ist alles ohne dich. Ich liebe dich, ich hasse dich. Ich fürchte dich und fürchte mich. Und ich bedanke mich für nichts. Und nichts ist alles ohne dich. Ach, scheiß drauf! Ich liebe dich, ich hasse dich. Ich fürchte dich und fürchte mich. Und ich bedanke mich für nichts. Und nichts ist alles ohne dich. Ich liebe dich, ich hasse dich. Ich fürchte dich und fürchte mich. Und ich bedanke mich für nichts. Und nichts ist alles ohne dich.